Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Ein cooler Kerl. Oh, da, ja, da fragen wir mal nach mit deiner Frau, Al. Jetzt mal das Gewinnspiel. Hey, young girl. Und ihr seid wieder der Weihnachtsschwimmer. 5 Interpreten werden gesucht. Ihr wisst ja natürlich alle ganz klar. Wer zuerst hier den richtigen weiß, bekommt eine CD zugeschickt. Aber mitmachen ist einfach alles. Kann's losgehen! Life. 22:42 Hier sind wir noch. Radio. Und hier ist unser Gewinnspiel. Schon mal ein bisschen härter Nuss heute. Ja? Hier ist unser Gewinnspiel, klar. voice that you will ever hear. My name is Bert. My name is Bert. My name is Nat. Mine is the last voice that you will ever hear. Don't be alarmed. Jetzt bis wir langsam würden zusammen haben. 01388000. Ruf mich an, Nachtschwärmer. Möchte ich wissen. Ach was, wir machen nur eine zu. Ich möchte es wissen, Nachtschwärmer. Ich möchte es wissen. Aber jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt habe ich nämlich die... Oder ich dachte... habe ich die Anja in die Leitung aus Darmstadt bei Ludwigshafen. Hallo Anja, irgendwas ist faul. Weiter ein Lauf beim lieben Charlie. Jetzt habe ich den Markus aus Altdorf. Das ist da Richtung Süden irgendwo, Richtung Freiburg, ja? Ja. Markus, 5 in der Breden. Lass uns mal hören. Also, die Leitungen sind wieder total überlastet. Dritter Anlauf, Claudio aus Muggensturm, das ist bei Rastatt, erst 24. Claudio! Ja, ich... Aber jetzt wollen wir es endlich hören. Capella. Capella, richtig. East 17, ja. Dann Captain Hollywood. Jawohl. Dann Dub, oder, ja. Dub, genau. Was haben wir noch? Dann Kugel Collective. Ja! Lass mal gelten, das stimmt. Claudio, du hast gewonnen. Bleibt dran! Regenbogenjournal mit Harald Schmid. Jeden Sonntag von 9 bis 12. Rund um Urlaub, Reise und Freizeit. Und da schauen wir uns wieder nach interessanten Ferienzielen um für Sie. Tipps und Tricks für die schönsten Tage des Jahres. Gewinnspiele, wir schicken Sie raus in die Welt, natürlich kostenlos. Aktuelle Urteile aus dem Urlaubsrecht. Reisedia-Shows im Sendegebiet. Neue Angebote auf dem Ferienmarkt. Ob mit dem Zelt in Nepal, Lachen lernen in Österreich oder mit Huskies durch Alaska. Das Regenbogenjournal hat's jeden Sonntag von 9 bis 12. Männer muss man am Geruch erkennen, hat mal John Wayne gesagt. Oder war das Gary Cooper? Egal. Ich sage Ihnen, Männer brauchen das neue Rexona 24-Stunden-Deo. Burn, baby, burn. schon in der nächsten Stunde mal wieder ein Gewinnspiel und ganz, ganz dufte Songs. Und jetzt gibt's noch das Wetter für Baden-Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Radio am Abend. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg. Ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. Wieder voll durchgestartet. Und kalt Fettnäpfchen ausgelassen. Heißes Szenen, eiskalter Leitsch. Ist lustig. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. El, du lässt auch kein Fettnäpfchen aus, oder? Bringt sie mir alle her. Eure 70-Jährigen, eure 80-Jährigen, eure 90-Jährigen. Bringt sie mit ihren Stöcken, ihren Gehhilfen und Rollstühlen. Ich mach sie alle fertig. Ich glaube, du hast mit der Sonne zu tun heute, ha, El? Das kann ich schon glauben, ne? Der richtige Tag für ein affengeiles Programm. Los hier. Aber du kriegst nachher noch Kontra, ey, das kannst du glauben. Ah, Piece of My Heart Spezial. Und alle, die sich zugeschaltet haben, ihr seid vollkommen richtig. Hier ist Radio Regenbogen. We're there. Sommer-Spezial. 23 Uhr und 11 heute am Freitag. Immer freitags von 22 bis 2 Uhr heißt hier Nachtschwärmer-Spezial. Ja. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Und jetzt habe ich den absoluten Geheimtipp aus dem Süden hier. Und alle, die runterfahren in Süden, Urlaub, die werden den Song um die Ohren geschlagen bekommen. So oft läuft er dort. Saturday night. Here we go. 1, 2, 3, 4. Saturday night. Der je etwas bedeutet habe, dann lass mich bitte einschlafen, bevor Sie wieder an Sex denken. Nonstop. Das wird eine heiße Party. Showtime. Nichts für Angsthasen. Das Actionprogramm bei Hier ist der neue von General Bass. 23.20 Uhr am Freitag. Hallo Nachtschwärmer. Hier ist immer noch Radio Ringbogen Party Time. Und ein Knaller löst den anderen hier ab. Jetzt kommt nicht der nächste. Das wird noch ein größerer Hammer. Glaubt ihr? Achtung! Und zwar zack, zack! Dr. Love. So könnt ihr alle nicht heißen. Get up, have no worry. Look around, don't be so sorry. In the place to be, in the century. Now you got it grooving, eventually. I want you to shake that body. Get in the trance, I know you got it. Can't be anyone, now the time has come to get into serious fun. To be mistaken, if you meet someone who's faking, get him out of sight and you feel alright, but don't you break up in a fight. I need you to work that body, cause you get down so erotic. Now I know your name, you can make it ring. Now you gotta show me why you came. Absoluter Hit-Tipp. Not this record! Not this record! Come move it, move it. I like to... Not this record! Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso... Not this record! Schnitt, andere Szene, Schnitt. Jetzt kommt die... Werbung! Und zwar zack, zack. Right! Tapische! Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf, wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein, das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt. Nee, Gott, aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Hoffentlich nicht so lang, Nachtschwärmer. Jetzt kommen nochmal die Termine von Charlie 2000. Ehrlich? Disco Mobile on Road. Wie immer blau. Morgen. Ja, aber da war du! Am Musi, ab Spusi, ja fröhlich wollen wir sein. Ein affengeiles Programm. Hi! Showtime! Na, na, na, na, na, na. 15 Jahren Gassenhauer werden, nicht? Neu von den Circle Games People Play. Stell dir einen Regenbogen vor, dessen Licht sich von der Eingangstür zu deiner Autotür erstreckt. Gut, stell dir deinen Tag vor, erfüllt mit Regenbogen voll Frieden und Ruhe. Gut, starte dein Regenbogenauto. Gut, stell dir einen Regenbogen vor, der dich mit dem Verkehr verbindet. Uhr und 30 Minuten, Radio Regenbogen, Verkehrsservice. Zurzeit keine Meldungen, weiterhin gute Fahrt. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich so gut gelaunt, das kann nichts werden. Und als nächster El Bundy. Schon wieder um 23.35 Uhr. El, das wird langsam zu viel, hä? Weißt du schon das Neueste? Michael Jackson ist doch eine Frau? Nein. Ich kann es einfach nicht glauben. Jeder blöde Arsch in der Welt macht Kohle. Oh, Schätzchen, das ist nicht wahr. Du nicht. Dankeschön, El, du hast wieder dein Fett weg hier. Jetzt ist wieder Zeit für unser Gewinnspiel. Da kommt wieder Zusammenschnitt. Übrigens machen wir nachher in der nächsten Stunde noch was anderes. Dazu machen wir einen Wunschmix. Ah, da kann man wünschen, welchen Mix ich bringen soll. Von welcher Gruppe. Das sind aber ganz bekannte Fake Feather by und so weiter. Hey, super! 3, 2, 1, fire! Aber jetzt geht's los mit dem Gewinnspiel. Das ist der erste Song. Take this score and give me more. Stay tuned to music. 21.43 Uhr. Nachtschwärmer, hier ist unser Gewinnspiel. Unser Gewinnspiel läuft noch. Und für alle Nachtschwimmer, die diese Songs hier zu neu und zu modern sind, wir haben ja nächstes Jahr ein Gewinnspiel. Da ist das für die jüngeren Älteren auch noch dabei. open your mind. Open your mind. Nachtschwimmer, jetzt haben wir schon über 5 dabei, jetzt müsst ihr es wissen. Könntest du da auch mithalten, oder wie? Wie sehe ich das, ey? Komm, du kennst bestimmt ein oder zwei Songs. So, jetzt wissen wir, dass dieser blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Dankeschön, ey. Noch mehr Action. Happening here on your Maximum Music Radio Station. Guten Tag. Wählen Sie einmal, aber richtig. Wählen Sie einmal, aber richtig. Bust the move. Baby, we want you to take a chance. 0138 8000. Hey! Hey! What do you think you do? Why you look so sad? Ha. It's a not so bad. It's a nicer place. I shut up your face. That's a great. Erhebt eure Arme! Reingehen, Chaptrick. Jetzt habe ich dran die Laila aus Freiburg. Hallo Laila, ich grüße dich in Freiburg da unten. Ja, hallo. So, 5 in den Breden für dich, ja. Überhaupt kein Problem, oder? Ja, nee, kein Problem. Okay, lass mal hören. Also, das erste war 24-7 mit Slave to the Music. Ja. Und dann Key to the, also The Key to the Secret. Ja. Mit, von Urban Cookie Collective. Und dann Hathaway mit What is Love. Ja. To Unlimited mit Travel Dance. Eine Spezialistin. Und Captain Hollywood mit More and More. Jawohl! Und das Radio hat sich auch ganz voll aufgedreht. Das gibt eine CD für dich. Laila, bleib bitte dran. Absolute Spitze. Super. Hier ist Radio Regenbogen. Alles easy, alles klar? Alles okay. Wir machen jetzt Rabatz. Holla, Humba, Humba, Humba. Alle, die nicht gewonnen haben und nicht durchgekommen sind. Nachher kommt noch ein Gewinnspiel. Wir haben noch mehrere bis 2 Uhr, ganz klar. Ratadadada. Kommt Berlin 2000. Dem Toten nun unser letztes Geleit und bitten wir den Herrn im Himmel um Gnade für seine Seele. Das in Dunstein an der Autobahn zwischen Erfurt und Gera, das war von armes Schwein in den Autounfall, das war ziemlich hart. Das war Nina Hang. Hey, ja. Was ist das für ein Sender? Pass nur auf, was du sagst, sonst gibt's einen Satz große Ohren. Helmut, herzlich. Hallo, ich bin's wieder, euer Helmut, euer Helmut, Helmut. Ein Liedboot reit, ein Liedboot reit, ein Liedboot reit. Ja, das macht die Kohle nicht fett. Wir befinden uns im Schwimmbad. Ich glaube, es geht los da. Und Pflicht. Bademeister.

Genau, ihr habt keinen Popel in den Ohren. Hier ist der absolute Hammer für euch. Nein, nicht umschalten. Der Programm wird nicht geändert. Ein Lied vorbei. Dream, dream your life. Pink and green and white. Blue and gray and light. And if I do wish, I wish you're right. Right here by my side. Like pink. Buns ins Ohr rein, ne? BG, The Prince of Rap, The Call of My Dreams Tonight. 0:13. Freitags von 22 bis 2 Uhr heißt Nachtschwärmer Spezial hier bei Radio Regenbogen mit dem lieben Charlie. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? End seconds. Oh, das hat nichts Gutes zu bedeuten, wie? Die doofe Witze-Ecke. Der altgediente Polizist-Nachtschwärmer hat ein blutjunges Mädchen geheiratet. In der Hochzeitsnacht zieht er plötzlich seine Pistole, richtet sie nach unten und brüllt: Stehen bleiben oder ich schieße! Das war ein Witz. Ne? Soll das ein Witz gewesen sein? Ja, El, das war ein Witz. Hey! El, wenn du mir nochmal zwischendrin funkst, dann ist das fällig. als nächster Al Bundy. Al, warum tut sich denn nichts? Komm gleich. Du musst eben noch Geduld haben. Ich will aber nicht wieder enttäuscht werden. Es ist gleich soweit. Vertrau mir. Ich weiß doch, wie es geht. Al, du hast es getan. Du hast die Stromrechnung wirklich bezahlt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Happening here on your maximum music radio station. Der Hosenträger ist mal abgerissen. Der Bergruf K2 ist das. Die Platte K2, die Gruppe. Wie komme ich auf die Platte? Uhr und 24. In der Schule. Tagträumen. Neugierde. Tatendrang. Auf zu Hause. Bei Liebeskummer. Wer viel um die Ohren hat, hört am besten rund. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Jawohl, mein Schatz. Sie hat gesagt, es müsste sein. Oh, yeah. Blau, blau, blau, blau, blau, blau. ich bin so aufgeregt. Life is life! So, Nachschwimmer, jetzt kommt die Wunschmix-Aktion. Ich nenne hier jetzt einige Interpreten. Und ihr müsst dann anrufen und nur den Interpret sagen und dann wieder auflegen, dass ich so viel wie möglich Stimmen reinkriege, okay? Also, es sind insgesamt 13 zur Auswahl. Da kann ich Ihnen jeweils einen Mix anbieten, the best of. Also, erstens sind ein paar Oldie-Sachen dabei, Hot Chocolate. Gary Glitter, ein Oldie-Mix. Bonnie M. Michael Jackson. Erasure. Beatles. The Rabbits. Bee Gees. Roxette. Ace of Base. Raffi Deutscher. Hathaway. Smokey, nee, 14. Und aber mache ich noch dazu. Also anrufen und kurz den Interpreten sagen. Ich wiederhole. Hot Chocolate kann ich bringen. Gary Glitter, Bonnie M., Michael Jackson, Erasure, Beatles, The Rabbits, Bee Gees, Roxette, Ace of Base, The Best Of, Trafi Deutsch, alle seine besten Songs in einem Mix drin, Hathaway, The Best Of, Smokey oder ABBA. 0138 8000, ruf mich an! Temple in a black dress watches over. die Leitungen laufen heiß. Zwischenergebnis, Hathaway liegt in Führung. Und I Guck, I Glotz, Gary Glitter hat auch ein paar Stimmen. Hot Chocolate hat, Beatles, Erasure, Smokey und ABBA haben Stimmen bekommen. Aber Hathaway liegt in Führung. Aber Ace of Base hat noch keine Stimme. Nachtschwärmer, ein Skandal. The Temple of Love. Und 32 Minuten Radio Regenbogen im Verkehrsservice mit einer Meldung. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Kronau und Kreuz Waldorf. Gefahr durch eine Ölspur auf dem rechten Fahrstreifen. Betroffen ist auch die A6 im Bereich Kreuz Waldorf. Dreht euch alle Räder. Nachtschwärmer, unsere Aktion Mix Spezial geht weiter. 01388000, ruf mich an, ich möchte noch mehr Stimmen. Yes! Weil er nochmal die Auswahl, ich stehe zur Auswahl. Hot Chocolate, Gary Glitter, Bonnie M, Michael Jackson, Erasure, die Beatles, die Rabbits, die Bee Gees, Roxette, Ace of Base, Drafi Deutscher, Hathaway, Smokey und ABBA. Und ich mache noch einen dazu. Take That. Ja! Take That machen wir noch dazu. Sonst habe ich fast nur lauter olle Kamellen da drin. Come on, tell us about that girl. Es gibt nichts, was wir hier nicht hätten. Wir könnten selbst Heino anbieten, aber das lassen wir mal. Da und Olivia Newton-John aus Grüß. freitags von 22 Uhr bis 2 Uhr. Besonders schönes Fräulein sie. Wow, wow, wow. Rock'n'Roll, ich kriege nie genug. Rock'n'Roll. So, die Mix-Aktion geht weiter. Noch 5 Minuten machen wir Anrufaktion, dann haben wir noch eine repräsentative Auswertung. Zwischenauswertung, Hathaway liegt immer noch an der Spitze. Bonnie M. hat gleich aufgeholt. Michael Jackson hat auch ein paar Stimmen. Erasure liegt auch ganz gut drin. Roxette hat ein paar Stimmen bekommen. Ace of Base, 2. Stelle. ABBA hat 3 Stimmen. Schwaches Bild. 1947. Na schon mal, das reicht jetzt. Nonstop. Jetzt wollen wir es wissen, jetzt wollen wir es hören. Showtime. Nichts für Angsthasen. Das Actionprogramm bei Radio Hallöchen, liebe Bundesbürger, winke, winke. Abend 2000. Ist doch immer wieder das Schönste. Hannelore, schmeiß die Ockel an. Und jetzt kommt Hathaway bis zum Abwinkeln. Powerplay. What is love? mal bei Radio Regenburg. Minuten. Vielen Dank fürs Mitmachen bei unserer Aktion. Nach der vollen Stunde bringe ich dann noch Ace of Base und wie mir es zeitlich reicht, noch zwei, drei Sachen. Also hätte wir ja die meisten Stimmen erhalten, dann Ace of Base. Rockside war auch nicht schlecht. Fast alle gleich. Bonne immer noch jede Menge Stimmen. Ah, da kommen wir nicht drum rum. Was hättest du dir gewünscht? Hörst du auch zu? Ich bin durch die Gegend kutschiert und habe den Sender gehört bei 1500 Watt. Oh, mächtig Power. 3, 4. Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba, Bumba So ist das Leben ungerecht. Du bist der Depp, die Welt ist schlecht. Doch mach dir nichts draus. Mach dir nichts draus. Die Sache ist halt so schlimm. Wenn auch dein Geld für nichts mehr reicht, die Stütze schrumpft, die Miete steigt. Mensch, mach dir nichts draus. Mach dir nichts draus. Die Sache ist halt so schlimm. Der Wald ist krank, die Luft ist dick. Und wo du hinhörst, Volksmusik. Mach dir nichts draus. Mach dir nichts draus. Die Sache ist halt so schlimm. Azuka, Azuka. Bumba. Bumba. Bumba. Bumba. Gespart für die Seychellen und landest auf den Salmonellen. Mensch, mach dir nichts draus. Mach dir nichts draus. Die Rabe ist halb so schlimm. Die Hühner kahl, das Schwein genetisch, bestrahlte Kekse auf dem Teetisch. Mach dir nichts draus. Mach dir nichts draus. Die Rabe ist halb so schlimm. Auch wenn die Volksvertreter lügen, dass sich in Bonn die Balken biegen. Mensch, mach dir nichts draus. Mach dir nichts draus. Ist alles halb so schlimm. Nach schöner, nach der vollen Stunde haben wir ein Gewinnspiel. Ja, am Wochenende, da heißt's Radiopflicht bis mindestens um 2 Uhr. Welt in Dutt. Na und? Und kurz vor 1 Uhr das Wetter für Baden, Hessen, die Pfalz, das Elsass und die Schweiz in der Nacht. Ihr Radio? Von hier, Radio Regenbogen. 100,4. And if I do dream, I dream your life. Pink and green and white. Blue and gray. Charlie baut mich immer tierisch auf. Nachtschimmer. Ich habe intern umdisponiert. Wir machen erst Ace of Base und dann unser Gewinnspiel. Okay? Charlie macht einfach Spaß. super stark. Nach schon mal 110 Minuten. Aber ich muss leider das A's und B's ein bisschen kürzer machen, weil sonst komme ich mit dem Gewinnspiel nicht rum hier. Ey, ja, so ist es. Die doofe Witze-Ecke. Und das haben wir auch noch. Was dann? Papa, gestern Nacht war es aber mal lieb zu Mama, gell? Bitte? Gestern Nacht war es lieb zu Mama, gell? Ich hab mal an der Tür gehört. Du hast an der Tür und die Mama hat immer gerufen, oh Papa, oh Papa, oh Papa. Was hast du mit der Mama gemacht? Ja, ich war, wie du es richtig sagst, ich war halt ein bisschen lieb zur Mama. Du warst lieb zur Mama? Ja. Das ist aber schön. Kannst du auch mal so lieb zu mir sein wie zur Mama? Zu dir? Wie ja? Zur Mama? Sag mal so lieb zu mir. Bub, das geht nicht. Warum das nicht? Geht. Hör mal, du bist 42 Jahre alt, ein Elektroingenieur. Ich kann nicht so lieb zu dir sein wie zur Mama. Das geht nicht. Warum das, nicht? Das ist eine ganz andere Technik. Eine Technik? Ach so. Da fragst du mal den Opa. Opa? Was dann? Bist du mal lieb zu mir? Was? Schon gut. Keine Antwort. Welle Wahnsinn. Und ich grüße alle Nachtschwärmer, die sich zugeschaltet haben und die schon die ganze Zeit dran sind. Ja, fröhlich wollen wir sein. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Und jetzt kommen Songs, die kennt ihr alle. Fünf Interpreten werden gesucht, wie immer. Und El, du hast Pause. Wann ist Ihre Pause bis nachher? Wir haben jetzt ein Gewinnspiel, El. Komm auf, ja. Können wir den nicht zum Schweigen bringen? Wir brauchen den Bad, der hält die Tiere von uns fern. Danke, das kriegst du zurück. Okay. Das ist die erste Saison in unserem Gewinnspiel. Bye. 9:16 Uhr. Und hier ist immer noch Radio. Und hier ist unser Gewinnspiel. Nur knutschen ist schöner. Fünf Interpreten suchen wir. Und hier zeigt sich jetzt, wer das weiß. Das ist ein richtiger Nachtschwärmer. Und 20 Minuten. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Elle, du machst nicht mit. Angehörige dürfen nicht mitmachen. Charlie, du bist eine echte Dumpfbacke. Trotzdem machst du nicht mit. Bleibt dran! Wahnsinn! Irre! Super! Alle anderen legen auf, bitte! Hallo! Disco Play. Was ist das für ein Sender? Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender, Mann? Ich weiß, was ihr braucht. Master Boy, come on, here we go. die sind auch beim Radio, bei der Radio Regenbogen Beach Party. Und zwar am 23. Juli ist die erste Beach Party Heidesee in Forst bei Bruchsal. Und am 24. Juli in Tunisie in Freiburg. Und nach halb, Nachtschwimmer, tun wir 4 Karten verlosen. Da ruft ihr hier an. Die ersten 4, die zu mir auf die Leitung kommen, bekommen je eine Karte. Wie finde ich das? Gut. Der Remix, der ist nicht ganz so gut, stelle ich fest. Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Ihr Radio. Radio Regenbogen. Ist sie? Was wird denn das hier? Hm? Nicht aufs Klo gehen. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Zeit, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier.

Hast du jetzt noch... Was meinst du dazu? Dass du in einem Zimmer voller Irrer immer noch der Häuptling bist? Ja, wir beide, ganz klar. Na, na, na, na, na, na. Give a damn, a damn, a damn. Tipp aus dem Süden nach Schwemmer. Oh, Saturday Night. We'll be right back. als Mandingo. Schockierender als Hinter der grünen Tür. Erotischer als Deep Throat, der alle Jeans platzen lässt. Die doofe Witze-Ecke. Ja. In einer ländlichen Gegend, Nachtschwimmer, ein junger Mann betritt das Zugabteil und will sich auf einen Sack setzen, der einem Bauern gehört, weil alle Plätze besetzt sind. Warnt ihn ein Bauer? Hey, Vorsicht, die Eier. Wieso? Sind da Eier drin? Nee, Stacheldraht. Nee, Stacheldraht. Das ist wieder zu hart, hä? Um 1:47 Uhr. Ja, ja, aber du bist jetzt ruhig hier. Das ist doch eine perverse Lache, Nachtschwimmer. Der gibt keine Ruhe. Dem drehe ich jetzt den Kragen rum. Achtung, jetzt! Wir brechen keine Regeln. Wir erfinden sie, während wir senden. Sag deiner Ma und sag auch deinem Pa, Sender für die Hits. Du hörst sie Tag und Nacht, egal was du so machst. Schon früh am Morgen trifft sich wie ein Blitz. Uchi, uchi, kuh. Dann schläfst du schon vor Lachen nicht mehr ein. Uchi, uchi, kuh. Ein Tag, den man beginnt mit Radio, wo man spinnt. Das muss ein guter Tag für alle sein. Das ist Berlins Sender für Musik. Herr Dida Donnerblitz, dass es sowas gibt. Herr Tralalalala, seid ihr alle da? Charlie macht einfach Spaß. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Mit dir rechne ich noch ab, Alan. Was ich euch zu sagen habe, wird kurz und sanft sein. Ihr stinkt mir. Raus. Jabba, jabba, jabba, du. Maybe one day we'll be united. nach Brands Idol Joe Marky Mike. United, here we go! Station. You wanna be my lover? Don't break my heart, cause I don't want another. You are a man, you wanna be my lover? Don't break my heart, cause I don't want another. Intermission in 6 days. My last song, Charlie sagt tschüss. Schönes Wochenende. Viel Spaß. Get back night and day without your sweet embrace.